Modul 4. Arbeitsaufträge. Tipps und Anleitungen. Alltägliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Hallo Mirek. Super, dass du heute Zeit hast. Komm rein. Hallo Václav. Mensch, klar nehme ich mir Zeit für dich. Schau an. Das ist also deine neue Wohnung. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, dass ich so schnell eine Wohnung gefunden habe. Das war einfach pures Glück bei der Lage auf dem Wohnungsmarkt. Das kannst du wohl laut sagen, aber hier ist ja noch einiges zu tun, bevor du einziehen kannst. Oh ja, wie du siehst. Ich denke, aus diesem Grund hat der Vermieter mir die Wohnung so schnell überlassen. Er sagte mir noch, Sie sehen ja selbst, der Boden und die Wände müssen noch gemacht werden. Wenn Sie das übernehmen, können Sie die Wohnung sofort haben. Ich habe natürlich sofort zugesagt. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen Sorge, dass ich das alles nicht schaffe. Ich kenne mich doch kaum aus mit Renovierungsarbeiten. Ach was, das kann man alles problemlos erledigen. Dafür hast du doch mich. Du weißt doch, dass ich viel Erfahrung mit Renovierungen aller Art habe. Lass uns die Wohnung mal genauer ansehen. Und, Mirek, was meinst du? Ist es sehr schlimm? Wird das sehr viel kosten? Also zunächst einmal Glückwunsch, die Wohnung ist wirklich sehr schön. Zwei helle Zimmer, ein schönes Badezimmer mit Fenster und eine voll eingerichtete Küche. Da kannst du dich nicht beschweren. Aber natürlich müsste hier tapeziert werden und die Wände müssten vorher noch ein bisschen behandelt werden. Du meinst also, wir können die Wände nicht direkt streichen? Nein, das geht leider nicht. Dafür sind die Wände nicht glatt genug. Außerdem gibt es überall kleine und größere Löcher. Die müssten sowieso gespachtelt werden. Da ist es wirklich besser, die Wände zu tapezieren. Dafür kannst du auch eine billige Raufasertapete nehmen. Und wenn du möchtest, können wir diese anschließend noch in deine Lieblingsfarbe streichen. Das klingt gut. Und das wird hoffentlich auch nicht ganz so teuer werden. Und was kann man mit dem Boden machen? In den beiden Zimmern ist ja gar kein Bodenbelag vorhanden, nur Zement. Das wird allerdings ein bisschen mehr kosten. Das Gute daran ist aber, dass der Boden nicht mehr glatt gemacht werden muss. Das ist schon mal gut, dass wir für den Boden keine besonderen Vorbereitungen brauchen. Aber wir müssen eine günstige Lösung für den Boden finden. Teppichboden finde ich nicht so gut. Der ist auch nicht so hygienisch. Wie wäre es mit einem schönen Laminatboden? Den gibt es mittlerweile schon für wenig Geld im Baumarkt. Wie viel Geld möchtest du denn für die Renovierung ausgeben? Ich kann maximal 1000 Euro für die Renovierung ausgeben. Das kann ich auch nur machen, weil der Vermieter mir die Hälfte der Kaution erlassen hat, weil ich die Wohnung selbst renoviere. Wunderbar. Mit 1000 Euro können wir die Wohnung gut renovieren. Wir können die Wände tapezieren, streichen und einen schönen Boden in den beiden Zimmern verlegen. Da bleibt am Ende vielleicht noch etwas übrig. Mensch, Mirek, was würde ich nur ohne dich tun? Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt bin ich wieder beruhigt. Aber was denkst du, können wir das an einem Wochenende schaffen? Das wird ein bisschen knapp, aber wenn ich mir auch am Freitag frei nehmen kann, dann könnten wir das durchaus schaffen. Vielleicht könnten wir auch noch Bernd fragen, ob er uns helfen kann. Zu dritt geht es bestimmt noch schneller. Sehr gut. Nun müssen wir aber genau planen, was alles zu tun ist. Zuerst solltest du einige Dinge vorbereiten, damit wir die Renovierung so schnell wie möglich durchführen können. Und einkaufen müsstest du auch. Ich habe nämlich diese Woche keine Zeit, mit dir einzukaufen, weil ich am Vormittag arbeite. Das mache ich, natürlich. Du müsstest mir aber genau sagen, was wir brauchen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Komm, setzen wir uns in die Küche. Kein Problem. Am besten schreibst du dir das alles auf.